Massenmedien vieler Länder berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagenturen TASS und RIA Novosti, die Zeitung Kommersant, der Fernsehsender RIN-TV, die Internetzeitung Yezi Naya Korea und die Internetzeitschrift Remchuchi in Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua und die Internet-Homepage Fan Chuwang in China, der Fernsehsender Telesur in Venezuela und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitees und des Zuze-Ideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Kim Jong-un einen Artillerie-Feuerwettbewerb der Raketenwerfer-Kompanien zwischen den großen Truppenverbänden der koreanischen Volksarmee und die Flugübung der Kampfflieger des Jaeger-Regiments vom Helden Kil Yong-jo für nächtlichen Überraschungsangriff angeleitet hatte. Die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitees und der empfänglichen Zweistelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea brachten die Nachricht darüber, dass er sich den Skiwettbewerb von Ma Xingyong 2016 angesehen hatte. Die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen teilte mit, dass er die Gefechtsübung der Angehörigen des der 525. Truppe der koreanischen Volksarmee direkt unterstellten Spezialoperationsbataillons angeleitet hatte. In den Massenmedien erschienen die Bilder von Kim Jong-un.